Hello, hello, friends. Hallo, hallo, Freunde. See, today you are friends and not husbands. Heute seid ihr Freunde und keine Ehemänner. Today is the final part of this series. Heute ist der letzte Teil dieser Serie. And I really hope that you've enjoyed it. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. So, look at this part of the exchange. Schau dir diesen Teil des Tausches an. Yes, you can find more. Ja, du kannst mehr finden. I'm going to give you the most important one. Aber ich gebe dir den wichtigsten. You know, people, so many times I hear people talk about the prosperity gospel. So oft höre ich Menschen über das Wohlstandsevangelium sprechen. I hear people talk for it and I hear people talk against it. Ich höre Menschen, die dafür sprechen und Menschen, die dagegen sprechen. And then they ask me about my opinion. Und dann fragen sie mich nach meiner Meinung. So I'm going to give you my opinion. Also gebe ich dir meine Meinung. There is no such a thing as the prosperity gospel. Es gibt kein solches Ding wie das Wohlstandsevangelium. The gospel is the too good to be true news. Das Evangelium ist die Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. That's the literal meaning of the Greek word gospel. Das ist die wortwörtliche Bedeutung des griechischen Wortes Evangelium. So if the gospel is not a ridiculously good news, it's not the real gospel. Wenn das Evangelium keine unglaublich gute Nachricht ist, ist es nicht das Evangelium. You know, and I understand that a lot of people have abused the subject of money and finances. Ich verstehe, dass viele Leute das Thema Geld und Finanzen missbraucht haben. But let me tell you something. Lass mich dir etwas erzählen. There is a difference between what you do with the money and whether you are blessed. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was du mit dem Geld machst und ob du gesegnet bist. You know, we all are stewards of everything that we have. Wir sind alle Verwalter von dem, was wir haben. And I'm very aware of that. Dessen bin ich mir sehr bewusst. You know, the money is not mine. I'm stewarding it. Das Geld gehört mir nicht. Ich verwalte es. But look what else happened at the cross. Schau, was sonst noch am Kreuz geschah. Paul is telling us in 2 Corinthians chapter 8. Paulus sagt uns in 2. Korinther 8. For the Lord he was rich, yet for your sakes he became poor. Unser Herr Jesus Christus, da er reich war, wurde er um euretwillen arm. That through his poverty we might become rich. Damit ihr durch seine Armut reich wurdet. My friends, this is not talking about spiritual richness. Meine Freunde, da wird nicht über geistlichen Reichtum gesprochen. 2 Corinthians 8 is talking about money. 2. Korinther 8 spricht über das Geld. You know, not only did Jesus leave everything in heaven and became a human being? Nicht nur ließ Jesus alles im Himmel zurück und wurde Mensch. Physically, materially speaking, when was he poorest? Physisch und materiell betrachtet, wann war er am ärmsten? On the cross. Am Kreuz. He had nothing left. Er hatte nichts mehr. You know, his robe was so expensive. Sein Gewand war so teuer. That they did not want to cut it in pieces. Dass sie es nicht in Stücke schneiden wollten. Read the gospel. Lies die Evangelien. They were gambling to see who could have that expensive robe. Sie spielten darum, wer dieses teure Gewand bekommen würde. So I don't believe that when the Bible says that he became poor so that we can become rich. Ich glaube nicht, dass wenn die Bibel sagt, er wurde arm, damit wir reich werden können. That it's talking how he was born as a baby in a manger. Es darum geht, wie er als Baby in einer Futterkrippe geboren wurde. I don't believe that. Das glaube ich nicht. Because the moment he was born, they already brought him gold, myrrh and frankincense. That was all a lot of material wealth. Denn als er geboren wurde, brachten sie ihm bereits Gold und Weihrauch. Und das war alles materieller Reichtum. So Jesus was a baby, could not even talk, and he was already very wealthy. Jesus war ein Baby. Er konnte noch nicht einmal sprechen und er war bereits sehr reich. He wore a robe that was very, very, very expensive. Er trug ein Gewand, das sehr, sehr teuer war. What happened? Was geschah? At the cross, he had nothing. Am Kreuz hatte er nichts. He was naked. Er war nackt. Everything he had was taken. Alles, was er hatte, wurde genommen. Why did he become poor? Warum wurde er arm? So that we could become rich. Damit wir reich werden können. My friends, you don't have to sweat to be prosperous. Meine Freunde, ihr müsst nicht schwitzen, um wohlhabend zu sein. You have to trust and appropriate the exchange on the cross. Du musst vertrauen und den Tausch am Kreuz nehmen. Recently, somebody who was in serious financial problems. Jemand, der in großen finanziellen Schwierigkeiten war, asked me for counsel how he could pray to God that God would fix his financial difficulty. Fragte mich kürzlich, wie er zu Gott beten kann, damit Gott seine finanziellen Schwierigkeiten beheben würde. And I said, it's not a matter of prayer, it's a matter of trust. Ich sagte, es ist keine Frage des Betens, es ist eine Frage des Vertrauens. Think about this. Denk darüber nach. Reinhard, why doesn't the material blessing manifest in my life? Reinhard, warum zeigt sich der materielle Segen nicht in meinem Leben? I don't know, I would have to sit down and talk to you. Ich weiß nicht, wir müssen zusammenkommen und darüber sprechen. But I can imagine that your heart is not fully embraced the exchange. Change of the cross. Doch ich kann mir vorstellen, dass dein Herz nicht voll den Tausch am Kreuz erfasst, umarmt hat. Once your heart really grasped that he became poor so that you could be prosperous. Wenn dein Herz wirklich ergreift, dass er arm wurde, damit du wohlhabend sein kannst, never again will you worry about provision. Wirst du dir nie mehr Sorgen über Versorgung machen. You will simply appropriate what happened at the cross. Du würdest einfach nehmen, was am Kreuz geschah. What a beautiful exchange. Ein wunderschöner Tausch. You know what? I will never forget when the Lord said to me. Ich werde nie vergessen, als der Herr zu mir sagte. That he said, Reinhard, I want every one of my children to be a millionaire. Reinhard, ich will, dass jedes meiner Kinder ein Millionär ist. And he said to me, because I want my children to experience my blessing. Denn ich will, dass meine Kinder meine Segnungen erleben. And I never want the preaching of the gospel to stop because of lack of finances. Und ich will nie, dass aus Geldmangel das Evangelium nicht mehr gepredigt wird. And then he said to me. Und dann sagte er zu mir. But few of my children have learned to appropriate the prosperity of heaven. Nur wenige meiner Kinder haben gelernt, sich den Wohlstand des Himmels anzueignen. And most of them who have. Und die meisten, die es genommen haben, the heart has departed from me, and that makes me so sad. Sind in ihren Herzen von mir abgewichen, und das macht mich so traurig. You know, when God said that to me. Als Gott dies zu mir sagte, I heard him in an audible voice. Hörte ich ihn in einer hörbaren Stimme. I said, God, I'm gonna be one of those children. Ich sagte, Gott, ich werde eines dieser Kinder sein. I'm going to appropriate all of the wealth of heaven. Ich werde allen Reichtum des Himmels nehmen. My heart will never depart from you. Mein Herz wird nie von dir weichen. And I will never allow money to control my heart. Und ich werde es nie erlauben, dass Geld mein Herz kontrolliert. Think about it. Denk darüber nach. If you don't appropriate the prosperity that is yours, you are actually defying the cross. Wenn du nicht den Wohlstand nimmst, der dir gehört, dann widersetzt du dich tatsächlich dem Kreuz. So let's grab this exchange. Lass uns diesen Tausch ergreifen. Last exchange on the cross. Letzter Tausch am Kreuz. I love this one. Ich liebe diesen Tausch. How did Jesus hang on the cross? Wie hing Jesus am Kreuz? Completely naked. Vollkommen nackt. He did not have a cloth wrapped around him. Er hatte kein einziges Tuch um sich gewickelt. His hands and his feet were nailed to the cross. Seine Hände und Füße waren an das Kreuz genagelt. Imagine you think you're home alone. Stell dir vor, dass du alleine zu Hause bist. You think there's nobody in the house, just you. Du denkst, dass niemand im Haus ist, nur du. So you take a shower. Also duschst du dich. Then you step out of your shower naked. Und dann kommst du nackt aus der Dusche raus. Walk to your living room because you think you're alone. Du gehst in dein Wohnzimmer, weil du denkst, dass du alleine bist. And I stand in your living room. Und ich stehe im Wohnzimmer. What do you do? Was machst du? Well, if you're a woman, the first thing you do is you scream. Wenn du eine Frau bist, ist das Erste, was du tust, du schreist. But what you do immediately is you will cover your shame with your arms. Was du jedoch sofort tust, ist, du bedeckst deine Scham mit deinen Armen. That's a natural reaction. Das ist eine natürliche Reaktion. Everybody walked by Jesus being naked and he could not cover his shame. Jeder ging an Jesus vorbei und er konnte seine Scham nicht bedecken. Because his hand were nailed to the cross. Weil seine Hände an das Kreuz genagelt waren. Why was he naked? Warum war er nackt? Because of the exchange of the cross. Wegen dem Tausch am Kreuz. He carried your shame that you never in your life have to suffer shame again. Er trug deine Scham, damit du nie mehr in deinem Leben Scham erleiden musst. Religion always shames us. Religion beschämt uns immer. You did this, you did that. Look at yourself, look at this, look at yourself. Du hast das gemacht, du hast jenes gemacht. Schau dich an, schau das an, schau dich an. Reject shame. Weise Scham zurück. If religious people try to put shame on you because you've done something wrong, reject it. Wenn religiöse Menschen versuchen, dir die Schande aufzuerlegen, weil du etwas falsch gemacht hast, weise sie zurück. Tell them Jesus has carried my shame. I will never allow anybody to shame me. Sage ihnen, Jesus hat meine Scham getragen. Ich erlaube es niemanden, mich zu beschämen. Thank you for listening to us. Danke, dass ihr uns zuhört. Say goodbye to Alini. Verabschiedet Alini. Send us comments if you liked her. Schickt uns Kommentare, wenn sie euch gefallen hat. Send us comments if you want her to continue, if you want Daniel to come back. Schreibt uns, wenn ihr wollt, dass sie weiterfährt oder ob Daniel zurückkommen soll. Next time Daniel will be back. Das nächste Mal wird Daniel zurück sein. I hope so. Ich hoffe es. He's supposed to come back from Europe. If he doesn't, we'll keep Alini here. Er soll aus Europa zurückkommen. Wenn nicht, werden wir Alini behalten. Thank you, friends. Danke, Freunde.